Die Mitarbeiter der zentralen Organisationen des Generalverbandes der Japan-Koreaner, wie der Vorsitzende des Vereins der Japan-Koreaner für den Frieden und die Landesvereinigung, Ri Dong-jae, gaben am 28. August zur Verurteilung der Umtriebe des südkoreanischen Bakun-Regimes zur Verhinderung der Veranstaltung der gemeinsamen Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten des Nordens, Südens und Ausland für den Frieden und die selbstständige Wiedervereinigung der Koreanischen Halbinsel ihre Stellungnahmen ab.